ist so lang in der Einsamkeit. Der Tag ohne dich ist verlorene Zeit. Seit du gegangen bist, seit alles anders ist, ist mein Leben ohne Sinn, weil ich einsam bin. Frag mich nicht warum. Wenn ich ins Kino gehe, wenn ich Verliebte sehe, ist es an meiner Seite leer. Da bist du nicht mehr. Frag mich nicht warum. Eine ist halt gekommen, die dich mir weggenommen. Dagegen bin ich machtlos wie du. Das bestimmt die Liebe. Wie lang es fehlt, wie lang sie dir gehört, das ist ganz egal für mich. Ich warte doch auf dich, bitte frag mich nicht warum. Ich finde keine Ruhe mehr. Mein Herz ist wie ein Stein so schwer. Seit du gegangen bist, seit alles anders ist, ist mein Leben ohne Sinn, weil ich einsam bin. Frag mich nicht warum. Wenn ich ins Kino gehe, wenn ich Verliebte sehe, ist's an meiner Seite leer. Da bist du nicht mehr. Frag mich nicht warum. Eine ist halt gekommen, die dich mir weggenommen. Dagegen bin ich machtlos wie du, das bestimmt die Liebe. Wer weiß, wie lang es wird, wie lang sie dir gehört, das ist ganz egal für mich. Ich warte doch auf dich, bitte frag mich nicht warum. Bitte frag mich nicht warum. Bitte frag mich.